Das Halle-Magazin auf Radio Korax. Hallo und willkommen zum Widerhall hier auf der 95.9 auf dem Sender mit dem Raben auf Radio Korax. Ich bin Konsti und ich freue mich extrem auf die heutige Sendung. Das ist nämlich eine ganz besondere für mich. Wir haben zwei Themenstunden vor uns und zwar geht es heute um eine meiner größten Leidenschaften. Es geht um Sport bzw. Ballsport. Ein Ballsport, für den ich ganz persönlich physiologisch eigentlich so schon sehr gute Voraussetzungen mitbringe, wie ich hier mit meinen 2 Metern im Studio stehe. In den kommenden 2 Stunden dreht sich nämlich alles um Basketball. Vielleicht kurz so zu meinem eigenen Bezug dazu. Ich spiele jetzt schon länger Basketball, habe mit 14 in meiner Heimatstadt in Potsdam mal im Verein gespielt und dann eine etwas längere Pause davon gemacht und seit einigen Jahren spiele ich wieder richtig aktiv in Freizeitteams, auf Freiplätzen, auf der Straße, wo man eben so kann und aktuell auch in der guten Bezirksliga Süd, in der Stadtliga in Halle und Umgebung. Ich habe mir im Vorfeld dieser Sendung so ein paar Gedanken gemacht, wie ich dieses Thema, das ja wie gesagt für mich wirklich einen großen Teil meines Lebens einnimmt, hier verarbeiten möchte. Und herausgekommen ist eigentlich ein buntes Potpourri an Beiträgen und ganz, ganz viel Musik. Ich habe gerade schon gehört, bevor es losging, lief nice Hip-Hop-Mucke. Das ist auch ein kleines Foreshadowing vielleicht auf die heutige musikalische Auswahl. Ich spiele und trainiere nämlich auch relativ viel alleine auf dem Platz und da spielt Musik natürlich eine riesige Rolle. Ich höre sehr gerne Musik, während ich da unterwegs bin und Musik beziehungsweise ganz konkret Hip-Hop und Rap, das ist ja sowieso kulturell auch ein super wichtiger Teil von Basketball und geht man so auf den Freiplatz oder besucht auch Spiele eigentlich all over the world in Amerika und Europa sowieso, da wird man auch oftmals zugeschallt, vor allem mit Hip-Hop, ganz abgesehen davon, dass Basketball ja auch inhaltliche Grundlage für super viele Texte bzw. Textzeilen in Rap-Tracks bietet. Ich höre, wie gesagt, gerne Musik beim Training oder auch vor Spielen und habe dafür natürlich auch eine dedizierte Playlist. Und aus der werde ich euch heute ein bisschen was vorspielen. Vieles davon kennt ihr bestimmt. Und damit fangen wir auch gleich an. Wir hören ein Lied, das besonders in der amerikanischen Basketballliga, in der NBA zumindest eine Zeit lang, wahrscheinlich so rund um den Release des Liedes, echt in den Hallen rauf und runter lief. Man muss auch sagen, das pusht auch einfach mega gut, ist ein Klassiker. Wir starten mit Kendrick Lamar und den habe ich als erstes gefragt, was er denn eigentlich so genau in seiner DNA hat. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed, this that I got realness, I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt, the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish, I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and excellent mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness, words ever struck my nerve. And that's a riff gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I live about my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating four daughters, Brock wearing sandals, yoga on a Monday, stretching to Nevada, watching all the snakes. Curving all the fakes, phone never own. I don't camera set, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, sinners on the way, kidness on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a fate, gonna be a fate. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. Kendrick Lamar mit DNA, toller Song aus dem 2017 erschienenen Album Damn. Ist, glaube ich, sein viertes Studioalbum, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wir werden Kendrick auch nochmal wieder hören heute. Der nimmt schon ein bisschen Platz auch in meiner Basketball-Playlist ein. Aber bevor das passiert, kommen wir zum ersten Programmpunkt des Tages. Ich habe mir nämlich auch gedacht, Basketball ist ja auch schon hierzulande mittlerweile sehr bekannt, aber trotzdem stecken da ja vielleicht auch nicht alle so voll drin, alle, die zuhören. Und deshalb dachte ich, ist es gut, nochmal eine kurze Zusammenfassung zu haben, wie Basketball sich denn eigentlich entwickelt hat und vor allem, wie es heute gespielt wird. Und dafür setzt man am besten direkt an den Anfängen des Spiels an, nämlich im 19. Jahrhundert. Basketball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Auch wenn die US-amerikanische Basketballliga NBA unter Laien wohl am bekanntesten sein sollte, wird der Sport auf allen Kontinenten betrieben. Über 100 Jahre liegt die Erfindung des modernen Basketballs, wie wir ihn heute kennen, nun zurück. Damit ist er sehr viel jünger als andere Sportarten wie beispielsweise Fußball oder Rugby. Das Besondere am Basketball ist, dass seine ursprüngliche, bis heute in ihren Grundsätzen wenig veränderte Idee von einer einzelnen Person stammt. Tomorrow night, 15,000 cheering fans will pack Madison Square Garden in New York City to witness a giant basketball doubleheader. In that cheering crowd, sitting in row C, seat 11, will be a modest 77-year-old man. Those fans won't know that he made possible the game they're watching, but you're going to meet him now. Sanka Coffee has brought him here tonight all the way from Lawrence, Kansas. Dr. James A. Naismith, the inventor of basketball. Es ist der Winter zwischen 1891 und 92 an einer Schule in Springfield, Massachusetts. Für die Schulsportarten Football und Lacrosse ist es zu kalt. Die Studierenden verbringen den Großteil ihrer Zeit drinnen. Dort fehlt es an wirklich ausgefeiltem Sportangebot für die Halle. Der kanadische Arzt und Pädagoge James Naismith brütet über die Idee eines Spiels, das sich gut in der Sporthalle spielen lässt. Ferner soll die Sportart weniger kampfbetont sein als ihre Gegenstücke und so ein geringeres Verletzungsrisiko bergen. Gemeinsam mit der Schulsekretärin Lyons stellt Naismith die 13 Grundregeln des Basketballs auf, die am 15. Januar 1892 veröffentlicht werden. Die Sportart verbreitet sich rasant in den Vereinigten Staaten. Bereits 1893 finden die ersten Spiele von Männer- und Frauenteams an Colleges statt. Mitte des 20. Jahrhunderts fusionieren sich zwei bis dahin unabhängig existierende Profiligen in den USA. Es entsteht die National Basketball Association, die NBA. Sie gilt gemeinhin auch heute noch als stärkste Basketballliga der Welt. Soweit in aller Kürze ein historischer Abriss zum Basketball. Auch wenn die Grundidee von James Naismith bis heute Gültigkeit besitzt, hat sich im Detail doch jede Menge getan. Deshalb nun eine kurze Zusammenfassung. Wie wird Basketball heute gespielt? I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Don't know what you're missing, shame on you. Yeah, yeah, yeah, shame on you. Everything's me strange. That's just a game. Everybody tripping, throwing it away. We was getting lifted, now we getting paid. Shame on you. Auf dem Spielfeld, auch genannt Court, stehen sich zwei Teams bestehend aus 5 Spielern oder Spielerinnen gegenüber. Ihr Ziel ist es, den Basketball in den gegnerischen Korb zu werfen und somit Punkte zu erzielen. Das Spiel wird in Vierteln, auf Englisch Quarters, ausgetragen. In der NBA gehen diese 12 Minuten lang, international 10 Minuten. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewinnt. Soweit so offensichtlich. Nun zum Start des Spiels. In der Mitte des Feldes stehen zwei SpielerInnen parallel zueinander. Die SchiedsrichterIn wirft den Ball zwischen den beiden gerade in die Luft. Sobald der Ball seinen höchsten Punkt erreicht hat, dürfen beide SpielerInnen danach schlagen, um den ersten Ballbesitz für ihr Team zu gewinnen. Der Ballbesitz eines Teams startet, wenn der Ball das erste Mal von einer Feldspielerin dieses Teams berührt bzw. kontrolliert wird. Ab diesem Zeitpunkt hat das Team 24 Sekunden Zeit, um auf den Korb zu werfen. Diese 24 Sekunden nennt man Shot Clock. Befindet sich der Ball nach Ablauf der Shot Clock immer noch in den Händen des Offensivteams, wird das Spiel unterbrochen und der Ballbesitz wechselt. Wird das Team den Wurf rechtzeitig los, trifft aber nur den Ring des Korbes und fängt den Ball erneut, bekommt es noch einmal 14 Sekunden Zeit für einen neuen Wurf. Übrigens läuft die Shot Clock oder die Spielzeit ab, nachdem der Ball geworfen wurde, also während er noch in der Luft ist, zählt der Wurf trotzdem. Pass to Crowder, Shot Clock winding down. Duncan Robinson hoist up the three-pointer, bags it in! Oh, Duncan Robinson from way downtown as the Shot Clock expires! Natürlich müssen sich die SpielerInnen mit dem Ball über das Feld bewegen. Im modernen Basketball tun sie das im Dribbling, also während sie den Ball auf dem Boden springen lassen. Fängt eine SpielerIn den Ball, kann sie losdribbeln und sich mit ihm bewegen. Nimmt sie den Ball anschließend in beide Hände, beendet also ihr Dribbling, darf sie mit dem Ball noch 2 Schritte gehen und muss dann stehen bleiben. Sie darf nicht noch einmal losdribbeln, sie muss den Ball passen oder werfen. Würfe sind ein gutes Stichwort, die sind schließlich der Weg, um Punkte zu erzielen. Die Anzahl der mit einem Wurf erzielten Punkte kann aber variieren. Schaut man sich einen klassischen Basketballcourt an, sticht wahrscheinlich die enorme Anzahl an Linien und Markierungen ins Auge. Für die Punktevergabe sind eigentlich nur 2 davon wichtig. Den am weitesten um den Korb herumgehenden Halbkreis nennt man die 3-Punkte-Linie. Jeder Treffer, der von außerhalb dieser Linie erzielt wird, ist 3 Punkte wert. Trifft man von innerhalb dieser Linie, reduzieren sich die erzielten Punkte auf 2. Die Einführung der 3-Punkte-Linie 1984 kann wohl als maßgeblichste Regeländerung im modernen Basketball bezeichnet werden. Das heutige Spiel dreht sich vor allem um den 3-Punkte-Wurf. Die Entfernung der Linie zum Korb variiert je nach Liga. Curry off the green screen, lets it go, and he's got himself another 3. Die dritte und mit einem Punkt gleichzeitig am niedrigsten belohnte Art des Treffers ist der Freiwurf. Wie auch der Strafstoß im Fußball ist er die Folge von regelwidrigem Verhalten oder auch Fouls. Fouls sind ein sehr komplizierter Bereich des Basketballs. Sowohl die SpielerInnen, die verteidigen, als auch die, die angreifen, können sie begehen. Fouls des Defensivspielers sind jedoch weitaus häufiger. Kurz zur Erinnerung, auf dem Feld stehen insgesamt 10 SpielerInnen, also 5 pro Team. Alle SpielerInnen spielen also sowohl Defensive als auch Offensive, je nachdem welches Team in Ballbesitz ist. Um einen wirklich sehr reduzierten Einblick in die komplexen Foulregelungen beim Basketball zu geben, hilft hier nur das altbewährte Wikipedia-Zitat. Der Verteidiger begeht einen Foul durch Halten, Blockieren, Stoßen, Rempeln, Beinstellen und indem er die Bewegung eines Gegenspielers durch Ausstrecken von Hand, Arm, Ellenbogen, Schulter, Hüfte, Bein, Knie oder Fuß behindert. Hat der verteidigte Angreifer gerade keinen Ball, ist durchaus ein gewisses Schieben und Zerren erlaubt. Kommen wir zurück zur Verbindung zu den Freiwürfen. Schließlich geht es immer noch darum, Punkte zu erzielen. Wird eine SpielerIn in der Wurfbewegung gefoult, erhält er oder sie die Anzahl der theoretisch mit dem Wurf erzielbaren Punkte als Freiwürfe. Wenn ich also gefoult werde, wenn ich von außerhalb der 3-Punkte-Linie werfe, gehe ich für 3 unverteidigte Freiwürfe an eine Linie frontal vor dem Korb, die sogenannte Freiwurflinie. Das Ganze gilt natürlich auch für Würfe innerhalb der 3-Punkte-Linie. Da reduziert sich die Anzahl dann auf 2. Werde ich beim Wurf gefoult und treffe trotzdem den Korb, zählen die erzielten Punkte und ich darf noch einmal von der Freiwurflinie werfen, um einen Bonuspunkt zu erzielen. Theoretisch lassen sich in einem einzigen Spielzug also maximal 4 Punkte erzielen. Das Treffen des Wurfes trotz eines Fouls nennt man And One, bezogen auf den einen zusätzlich damit verdienten Bonusfreiwurf. Iverson now with it for Denver. Got fouled and one. Wow. That's knowing how to play. Unabhängig von Regeländerungen hat sich die Art, Basketball zu spielen, auch in der jüngeren Vergangenheit stetig verändert. Das heutige Spiel wird sehr viel mehr von kleineren, schnellen SpielerInnen dominiert. Das liegt auch daran, dass der Drei-Punkte-Wurf in den letzten Jahren so rasant an Bedeutung gewonnen hat und heute der entscheidende Faktor ist. Jetzt habt ihr einen ersten Einblick in das Regelwerk bekommen. Es gibt noch unzählige Feinheiten und Zeitregelungen. Mit den vorliegenden Regeln im Kopf ist es aber zweifellos möglich, beim Besuch eines Spieles zu verstehen, was auf dem Court vor sich geht. 10 years later, basketball was being played all over the country. And in 1936, I saw it played for the first time at the Olympic Games. And the whole thing started with a couple of peach baskets I put up in a little gym 48 years ago. I guess it just goes to show what you can do if you have to. Indeed it does. What you can do if you have to. Zum Glück musste sich James Naismith, der kanadische Pädagoge, 1892 mit randalierenden Studenten rumschlagen, sonst hätten wir dieses wunderbare Spiel heute vielleicht nicht. Ich möchte euch gleich noch einen kleinen Nachtrag zu den Basketballregeln dalassen. Ich habe gerade so überlegt, dass es vielleicht gut wäre, die SpielerInnen-Positionen nochmal zu nennen und was die so machen, was so die Aufgaben der einzelnen Positionen sind, und noch so ein, zwei Begriffe zu klären, die wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Sendung nochmal wichtig werden. Vorher hören wir aber nochmal Musik von einem deutschen Künstler. Ich dachte immer, der kommt aus Berlin, habe aber gerade gelesen, das tut er gar nicht. Wir hören was von Calvin Colt, ist geboren im hessischen Fulda, hat eine ganze Weile in London gelebt und lebt, glaube ich, heute in Berlin. Und der macht Rap. Er rappt auf Englisch, beziehungsweise mittlerweile, ich glaube, er hat jetzt in den letzten Jahren so angefangen, ein paar deutsche Elemente auch in seinen Songs einzubauen. Und für mich ist er so ein bisschen Hit or Miss. Ich kann gar nicht so genau sagen, im Vorfeld, dass mir, ob mir das gefallen wird, was er da neu veröffentlicht hat. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich echt überhaupt nicht mag, aber mindestens genauso viele Sachen, die ich eben sehr, sehr gerne höre. Und eins davon möchte ich euch jetzt zeigen. Wir hören Bury Me Alive. Yeah, yeah, bury me alive, yeah. The only time I get to walk up on the clouds is when I'm high, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Show me what you got, can they get me high? Just because you live doesn't mean you are alive. Bury me alive, yeah, yeah. Bury me alive, yeah, yeah, yeah. Hey. I've been on a little stunt, little thing don't get me buzzing, yeah. Beg you please don't tell my cousin, he gon' snitch on me for nothing. We just do it at these parties, mix it up and then go savage. Please don't take and pick my parents, nah. They would think that I'm an addict. Made a finger to the cops and the landlord. Don't you shit right there and light on, hey, you should stand for. Pull up, try and wind me down. Gotta re-up, come and try me now. She gon' get the D up, I'ma slide it down right in that V. I mean it is another round. Man, I'm in it like a spark. 300 milligram, I'm marching. Whip it, flip it, better margin. Get you like a chef. Ooh, don't you make assumptions. Everything we make it worth just for consumption. Yeah, yeah, yeah. Déjà vu, moi, yeah. Yeah, yeah. Bury me alive, yeah. The only time I get to walk up on the clouds is when I'm high, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Show me what you got. Can they get me high? Just because you live doesn't mean you are alive. Bury me alive, yeah. five, yeah. Okay, now three doors you can go through. One of them full of sex and drugs, the other two I cannot talk about. Two shakes enter and then one shook his head and walked right back out. In the kitchen, blowing smoke. See the guys them blowing smoke, and the lions on the hoes. Put your phone on fight mode. Better yet, go ahead and turn it off. Gotta accept the fact that you turn me on. Put your money where your mouth is. Leave the rest up on the couch. Be sure about it. I seen a couple things happening, I ain't sure about them. This type of great escape, my end and greater loss. Either with Charlie or bullet trains, which matter or cause. I seen husbands lose it all cause they fulfilling dreams. Eat Rothschilds, everything ain't what it seems. Yeah, yeah. Bury me alive, yeah. The only time I get to walk up on the clouds is when I'm high, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Show me what you got. Can they get me high? Just because you live doesn't mean you are alive. Bury me alive, yeah, yeah. Bury me alive, yeah, yeah. The only time I get to walk up in the clouds is when I'm high. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kevin Colt mit Bury Me Alive hier im Basketball-Widerhall auf Radio Korax. Ein Track, zu dem ich ja, auf jeden Fall schon ein paar Körbe geworfen habe. Wie ich gerade schon auch erwähnt habe, möchte ich euch jetzt zwischendrin mal noch ein paar Begriffe und Positionen erklären, die, wo ich so dachte, ey, das wäre vielleicht noch smart, und da bin ich ja in dem ersten Beitrag nicht so drauf eingegangen. Was ich gesagt habe, ist, dass Basketball 5 gegen 5 gespielt wird. Es sind also 10 SpielerInnen auf dem Parkett und klassischerweise, also ja, dementsprechend auch 5 Positionen. Klassischerweise skalieren diese Positionen so mit Größe, also sind nummeriert von 1 bis 5 und meistens steht auf der 1 der kleinste Spieler oder die kleinste Spielerin, auf der 5 dann eben die Größte der Größte. Das ist im modernen Spiel so ein bisschen anders, da gibt es da durchaus Varianz, aber so kann man sich das im Groben vorstellen. Den Start auf der 1 macht der Point Guard. Das ist meistens ein kleiner, schneller Spieler, der den Ball nach vorne bringt. Der ist normalerweise der Spieler, der den Ball als erstes berührt und so der Ausgangspunkt für die Angriffe ist und eben dadurch auch ein Spielmacher. Die Position 2 nennt sich Shooting Guard. Die hat die Hauptaufgabe, Punkte zu machen. Das variiert auch von Spielertyp zu Spielertyp, aber grundsätzlich kann man sagen, die Hauptaufgabe ist eben, sich freizulaufen und Würfe zu versenken, vor allem Distanzwürfe, also Shooting Guards sind auch häufig gute Dreierschützen. Und er muss eben auch so ein bisschen die Aufgaben des Point Guards übernehmen können, allerdings mit sehr viel mehr Fokus auf Scoring, also auf das Punkten. Position 3, da sind wir beim Small Forward. Das ist so ein bisschen der Allrounder des Teams. Der muss grob gesagt so alles ein bisschen können im Idealfall. Also Punkte machen auf allen drei Levels, also den Dreier beherrschen, Würfe aus der Mitteldistanz und eben auch zum Korb gehen können, also in Korbnähe spielen. Auf der Position gibt es im modernen Basketball sehr oft sogenannte 3-and-D-Spieler. Das steht für drei, also den Drei-Punkte-Wurf und die Defense, also Spieler, die vor allem darauf spezialisiert sind, eben in der Defensive gut zu agieren und dann in der Offensive anspielbar zu sein, um Drei-Punkte-Würfe zu treffen. Weiter geht's mit Nummer 4. Das ist der Power Forward, das ist zumeist der zweitgrößte Spieler, klassischerweise so ein bisschen the muscle vom Team, also der Spieler, der stark ist und robust ist und vor allem für die Defense und für das Rebounding wichtig. Rebounds Bedeutet das, ich hole einen Rebound, wenn mein Team oder das gegnerische Team auf den Korb wirft und nicht trifft und ich den Ball danach fange, das ist der Rebound. Das heißt, ich gewinne sozusagen entweder einen zweiten Ballbesitz für mein Team oder eben den ersten, wenn das gegnerische Team den Korb verfehlt. Und vor allem so zur Jahrtausendwende, also in den 90ern, frühen 2000ern, war der Power Forward auch noch sehr, sehr fokussiert auf diese Aufgaben, die ich gerade genannt habe. Mittlerweile ist das so auch eine der Positionen, die am meisten revolutioniert wurde in den letzten Jahren. Zu großen Teilen tatsächlich durch Dirk Nowitzki, der ist bestimmt vielen von euch ein Begriff. Und von Power Forwards wird eben heutzutage auch erwartet, dass sie sich mit dem Ball gut bewegen können und vor allem werfen können, auch von draußen den Drei-Punkte-Wurf treffen können, so wie Nowitzki es eben auch konnte. Die fünfte Position, damit die letzte Position und auch klassischerweise die größte Position, ist der Center. Muss eben auch sehr groß, sehr stark sein. Und der spielt vor allem in der Zone unter dem Korb, also nah am Korb, kann da aufposten, nennt sich das. Das heißt, in Korbnähe mit dem Rücken zum Korb und zum Gegenspieler den Ball fangen und dann durch so kleine Drehungen und kleine Bewegungen Chancen kreieren. Und der ist eben auch wichtig für das Rebounding und den Korbschutz, das Korbbeschützen, also der ist auch dafür da, um die Würfe des Gegners zu blocken und den Gegner eben nicht zum eigenen Korb kommen zu lassen. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, so in der Moderne geht die Entwicklung eher so hin zu positionslosem Basketball, also ein Spiel, in dem alle so ein bisschen, also so mehrere Sachen können müssen, also wo Spieler auch teilweise auf zwei oder drei Positionen eingesetzt werden und eben auch von ihnen erwartet wird, dass sie zwei oder drei Positionen von der Größe und der Kraft her verteidigen können. Und diese ganz, ganz klassischen Center und Power Forwards sind eigentlich nur noch sehr selten, also so die, so ein bisschen die Schränke, die halt einfach nur alles unterm Korb wegschieben, gibt es natürlich auch noch, aber ja, selten, man könnte vielleicht sagen, selten erfolgreich, gerade in dem Spiel, in dem einfach sehr, sehr viel, besonders von diesen Positionen, erwartet wird. Und es ist ganz spannend, wenn man sich mal so die letzten Jahrzehnte anguckt, dann schwingt es so ein bisschen hin und her, wenn es so um die besten Spieler der Liga geht. Also jetzt konkret in der NBA zum Beispiel die MVPs. Die MVP-Trophäe wird am Ende jedes Jahres, jeder Saison vergeben für den Most Valuable Player, also den wertvollsten Spieler der Saison. Und Mitte des 20. Jahrhunderts waren da vor allem so die klassischen Center und Power Forwards zu finden, also die eben körperlich klar überlegenden und dominantesten Spieler, und die wurden dann eben zum MVP gewählt. Und mit der Einführung des Drei-Punkte-Wurfs und vor allem so dessen extrem schnell steigender Popularität hat sich das dann immer weiter eher hin zu den kleineren, schnellen Spielern, die eben sehr, sehr gut dribbeln und werfen können, entwickelt. Und die klassischen Big Men nennt man die auch, also die klassischen großen Power Forwards und Center sind so ein bisschen ausgestorben. Mittlerweile geht es aber die Entwicklung wieder andersrum. Also die großen Spieler werden auch technisch immer talentierter mit dem Ball und kombinieren so ihre Athletik und ihre Größe mit Dribblingstärke, Wurftechnik etc. Und letzte Saison zum Beispiel waren nur Power Forwards und Center im Rennen um die MVP-Trophäe. Und das ist mittlerweile immer häufiger so. Ja, da wir gerade auch noch beim Center sind, wir hören gleich ein bisschen was über einen der, ja, vielleicht auf jeden Fall besten und wahrscheinlich auch wichtigsten Center-Spieler in der NBA-Geschichte. Da werde ich euch ein bisschen was erzählen. Vorher hören wir aber noch mal Musik, und zwar von einer wunderbaren Künstlerin aus den USA. Wir hören Scheming von Reverie. We making money across the globe, it's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. I've been running on empty. Hit the studio, sipping that air, came through with the Henny. Can't Flash ain't new to anything that tempts me. Copping the best weed, sale gonna impress me. Let's see, all you really do is drop names. I don't care who you know, don't press me. Never see you make a move on your own. Never headlined a tour, never sold out a show, fall back. They got you gassed up, assed out, passed out. You ain't really got that. Always talk the same, the fuck do you mean? I do exactly what I want, no limits, that's dream. Props to the queen, stop with the beef, cause you be all over it. If I said hop on the beat, don't talk to police. But I'm all about the peace and respected through the streets. Globally, whoa, that's me, girl, with the problems. Making up my misery backstage with a bottle. And whoever wanna sus come through, except for the bitch in the back, fuck you. We scheming, we making money across the globe. It's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. Oh, you scheming, that's right, we scheming. We making money across the globe, it's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. Oh, you scheming, you talk a good one. Think you wanna be a rapper, but I know it make it look easy. But look, son, so we're gonna make it in this game. You can stay in your lane with the shook ones. You explain your pain, like your brain's restrained. So plain, read the book, son. Look, the fact is, you need practice. And I hate to tell you, but you're that kid. Don't you call me lucky like I got here by coincidence. Listen, bitch, don't try to touch me. Trust me, cause I've been the shit. You ain't fucking with me. On my team, we innovative mobsters. This rose that grew from the concrete, bout to fucking blossom. I'm an entrepreneur, raised in the night. Low weed all day, go stay free. Fresh Nike, so tell me, can you feel it? I came here to have a good time, no stress on my mind, just finished. If it's whack, then I can't fuck with it. They want to break, but we ain't quite finished. This is the beginning of my legacy. There'll never be a better me. See, this is how I write when I'm defending me. So when they see an enemy, I throw a peace sign. Like, yeah, bitch, just watch me shine. Watch me grow, represent our generation. Watch me blow. My hustle so impossible, I conquer every obstacle. We'll put you on my level, money's calling, so I gotta go. Begging me for a goodbye kiss. But bitch, I already know what it is. Making money across the globe, it's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. Fool, you scheming, that's right, we scheming. We making money across the globe, it's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. Radio Korax auf 95,9. Bangers on the doobie getting high. Space stage tees on, fuck with no designer. In a position where I'm the one that they admire. since she get music crying out. My first, he is real bad, call me Sai. Now the shit sounds like desire. Oh, boss kill like an African spare. When I start flinging, you don't wanna be in there, no. Dirty good, said it depends, I won't even lie. If you don't wanna see me flip back, close your eyes. Many, many men will attempt to devour my throne. I empower my own. I'm just trying to be the best me, but in gold, they will shower my clone. What the fuck's going on? Never ever telling lies to the young people, don't wonder what the fuck's going on. I won't even try to explain what a mess we're in. I'll just sing my songs. Many, many men will attempt to devour my throne. I empower my own. I'm just trying to be the best me, but in gold, they will shower my clone. What the fuck's going on? Never ever telling lies to the young people, don't wonder what the fuck's going on. I won't even try to explain what a mess we're in. I'll just sing my songs. Little Sims Devour haben wir gerade gehört. Little Sims, eine Londoner Rapperin, die ich tatsächlich auch schon mal live gesehen habe. 2018 bei einem Konzert der Gorillas. Da war sie nämlich Voreact. Blöderweise kannte ich sie da noch nicht und konnte sie, glaube ich, nicht so appreciaten, das nicht so genießen, wie ich das heute wahrscheinlich tun würde. Devour. Der Track, den wir gerade gehört haben, glaube ich auch schon einer ihrer älteren Songs. Letztes Jahr hat sie ein Album veröffentlicht, Sometimes I Might Be Introvert, ist auch ein ganz, ganz wundervolles Album, möchte ich euch an der Stelle mal ans Herz legen und ja, vielleicht werden wir nachher auch noch einen Track daraus hören, man weiß ja nie. Radio Korax. Wir machen weiter mit Basketball. Spricht man nämlich über die legendärsten Spieler der NBA-Geschichte, dann spricht man oft in Kategorien. Stephen Curry gilt gemeinhin als der beste Werfer, John Stockton als der beste Passgeber und je nachdem, wen man fragt, teilen sich Michael Jordan und LeBron James die Krone um den Titel des GOAT, des Greatest of All Time. Was allerdings als einigermaßen unumstritten gilt, der größte Winner der Basketballwelt war der Centerspieler Bill Russell. Bill Russell, 2,8 Meter Körpergröße und 1934 geboren in Monroe, Louisiana, war von 1956 bis 1969 Spieler bei den Boston Celtics. In seiner 13-jährigen Karriere gewannen Russell Celtics mit ihm 11-mal die NBA-Meisterschaft, inklusive 8 aufeinanderfolgender Siege, also 8 Siege in aufeinanderfolgenden Jahren und eine olympische Goldmedaille. Bill Russell spielte dabei die zentrale Rolle im Team. Insgesamt wurde er 5-mal zum MVP, dem Most Valuable Player der Liga, gewählt. Auf dem Platz war er ein unfassbares Ausnahmetalent, einer der komplettesten Spieler seiner Zeit. Seine Größe, Stärke, Sprungkraft und überragende Technik am Ball machten ihn zu einem echten Allrounder. Dazu kam seine überragende Präsenz in der Defense. Er gilt als einer der besten Korbbeschützer und Rebounder aller Zeiten. Bill Russell war ein Gewinner und genauso spielte er auch. Sein Ruf als Teamplayer eilte ihm voraus. Don Nelson, damals Coach der Los Angeles Lakers, sprach nach Russells dritter MVP-Saison über seine Bedeutung für die Boston Celtics. There are two types of superstars. One makes himself look good at the expense of the other guys on the floor. But there's another type who makes the players around him look better than they are, and that's the type Russell was. Russell war der Dreh- und Angelpunkt seines Teams während seiner Zeit in Boston. Dabei blieb er, zumindest was die Punkteausbeute anging, teils weit hinter seinen Konkurrenten aus der Liga zurück. Mal zum Vergleich, in seiner MVP-Saison 1962 erzielte Russell durchschnittlich 18,9 Punkte pro Spiel. Sein direkter Rivale im Rennen um den MVP-Award, Wilt Chamberlain, lag bei 50,4 Punkten im Schnitt. Trotzdem gingen die Boston Celtics am Ende als Champions aus der Saison und Russell wurde als Spieler ausgezeichnet, der sein Team zur Meisterschaft führt und alle um ihn herum besser macht als MVP. In einer Dokumentation spricht Bill Russell über seine Rivalität mit Wilt Chamberlain und wie er das Spiel gegen ihn anging. I cannot begin to describe to you as an opponent how good he was. But I had to show up. And so my game plan was to get him in a rhythm that he's comfortable with. Now, that may require he gets 45 points. But if we played right, he get 45, we'd win the game. Bill Russells Bedeutung für das Spiel des Basketballs endet nicht bei seiner Spielerkarriere. 1966 schlüpft er in eine neue Rolle bei den Boston Celtics. Er wird als erster schwarzer Mann Spielertrainer eines NBA-Teams. Als Spielertrainer bezeichnet man Spieler, die das Team als Coach führen und trotzdem selbst spielen können. Aber auch neben dem Platz hinterlässt Bill Russell ein gewichtiges Vermächtnis. In seiner Kindheit im Süden der USA war Russell regelmäßig Diskriminierung und rassistischer Gewalt ausgesetzt. Als er 8 Jahre alt war, verließ seine Familie Louisiana Richtung Oakland, Kalifornien, um den rassistischen Anfeindungen zu entkommen. Diese zogen sich jedoch ebenfalls durch seine Zeit im College. Russell erzählt über die hasserfüllten Nachrichten, die sein College-Team in den 1950ern erhielt. If you remember the climate in this country now, my college coach used to catch hell from the other coaches and from the administration by playing 3 black guys. I mean, we used to get, without exaggeration, buckets of hate mail every week. Especially when we went on that win streak, we won 55 straight games. We'd go in the office after a game and it'd be just a stack of mail. 95% of it hate mail. Nick Hawk, Phil, everything but a child of God. In Boston setzten sich die Anfeindungen fort. Red Auerbach, der damalige Coach der Boston Celtics, wollte Russell unbedingt verpflichten bzw. draften, um sein Team um ihn herum aufzubauen. Mit dieser Entscheidung zog er den Hass vieler Celtics-Fans auf sich und Russell war weiteren rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Einbrecher dringen in sein Haus ein und hinterlassen rassistische Botschaften. Ihm werden Plätze in Restaurants oder Hotelzimmern aufgrund seiner Hautfarbe verweigert. Seine Beziehung zu den Fans der Boston Celtics ist in seiner aktiven Zeit extrem vereist. Er nennt Boston einen Flohmarkt des Rassismus. Eigentlich öffentliche Ehrungen seiner Leistungen für die Boston Celtics finden auf seinen Wunsch hin in der leeren Halle nur mit seinen Teamkollegen statt. Russell polarisiert mit seiner Entscheidung, keine bzw. nur sehr wenige Autogramme zu geben. Er habe sich nie wirklich wohl damit gefühlt, sagt er später. Der Historiker Dr. Todd Boyd spricht über Russells Einstellung zu dieser Art der Interaktion mit den Fans. The most important thing was a game of basketball, and signing autographs or what the public had to say off the court was really not that important to him. And I think this is something that, again, for many people at the time, was quite radical, because first of all, they had this attitude that black people owed them something anyway, and secondly, that an athlete of all people who was very prosperous really owed them something. And Russell said, no, I owe you absolutely nothing. In den Medien wird Because Russell remained aloof. Oops. In den Medien wird Bill Russell Arroganz und Passivaggressivität angehängt, wie so vielen schwarzen AthletInnen dieser Zeit. Er wird sogar eine Zeit lang vom FBI beobachtet und in den Akten rassistisch beleidigt. Davon ließ sich Russell aber nicht einschüchtern und kämpfte Zeit seines Lebens für Gleichberechtigung und gegen Rassismus. Bei Martin Luther Kings ikonischer I Have a Dream-Rede am 28. August 1963 ist Russell in der ersten Reihe zu finden, wurde sogar auf die Bühne gebeten. Er lehnte ab mit den Worten, dafür habe ich noch nicht genug getan. 1967, als Muhammad Ali den Kriegsdienst im Vietnam verweigerte, schloss sich Russell dem Cleveland Summit an. Ein Zusammenschluss mehrerer schwarzer Athleten, die Alis Entscheidung verteidigen wollten. Auch im höheren Alter bezieht Bill Russell weiter Position gegen Rassismus. Dabei geht er mit der Zeit. 2017 taucht ein Bill Russell plötzlich auf Twitter auf. Sein erster Post, ein Bild, was den damals 83-Jährigen auf einem Knie zeigt. Eine Geste der Unterstützung für den Football-Quarterback Colin Kaepernick. Dieser hatte mit seinem Kniefall während der US-Hymne bei einem Footballspiel ein Zeichen gegen rassistische Polizeigewalt gesetzt. Am 31. Juli 2022 ist Bill Russell im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Revolution der Center-Position, die nach ihm benannte Finals-MVP-Trophäe in der NBA und seine wahrscheinlich unerreichbare Marke von 11 Meisterschaften in 13 Jahren, sind nur die Spitze des Eisbergs seines Vermächtnisses. Bill Russell bleibt als Ikone in Erinnerung. Reserviert und zurückhaltend und doch laut und direkt gegen Rassismus und Diskriminierung. Er bleibt in Erinnerung nicht nur als ein Basketballspieler. I was with Havlicek one time and this person came up, we were going someplace and someone said, you're a basketball player? I said, no. And John says, why do you always say you're not a basketball player? I said, John, that's what I do. That's not what I am. Soweit mein kleiner Nachruf zu Bill Russell. Er ist am 31.07.2022 verstorben. Radio Korax auf 95,9. So, gleich gehen wir von den 60ern ein bisschen weiter in die Moderne, beziehungsweise so die 90er, die Jahrtausendwende. Vorher hören wir aber noch ein wunderbares Lied von Tyana Taylor. Das ist eine Musikerin, die witzigerweise auch verheiratet ist mit einem Spieler aus der NBA, nämlich mit Iman Shumpert. Und das ist ja ein Song, den ich wirklich sehr, sehr, sehr schön finde, sowohl vom Sound als auch von der Message her und den ich gerne beim Basketball auch höre, wenn ich mal nicht so aggressiven Hip-Hop-Sound auf dem Ohr haben möchte. Wir hören We Got Love von Tyana Taylor. Love, love, love, you better believe it. We got love, love. Love, you better believe it. House in the carriage, yeah. I got black love and marriage, yeah. They gon' say you can't have it, but I'm like, don't kill the messenger. We gon' break the stigma up. Hucks the boost, turn to Obamas. It ain't about where you been, where you from. What you got is all about love. Self-love is the best love. When you gon' take that wristband off, that petite party been over. Don't need makeup to dress you up. I gave birth on the bathroom floor. Just me, Iman, and headphone calls. Don't let this life defeat you. I hope this message reach you. Throw your hands up. Play catch with the hunnids. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Throw your hands up. Play catch with the hunnids. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. We got love, love, love. You better. Abundance. Love is the new money. I'm mentally wealthy, spiritually conscious. I'm fresh out of Onyx. I'm ballin' and ballin'. I play with the hundreds. Love is the new money. That's my frequency. Spark up, burn the sage. Clear the room, kill the hate. Love is the new way. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies, homies where the heart is. Ah! Play catch with the hunnids. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies, homies where the heart is. Love, love, love. Catch with the hunnids. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Ah! Play catch with the hunnids. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Ah! Radio Korax auf 95,9. sunshine should be legally blind. It's my old pearl white, white diamonds on shine, forever can't find them. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Shine and they are mine. Yeah, fucking mind. I ain't got time. Dick was hella mean. Slipped in some nice. Skating on my rings. Slipped on some ice. Tryna be like me. Bitch won't survive. She ain't got the juice. This won't suffice. You know you're queen. It's no surprise. It's no mystery. Bitch, fun in line. Turning off the lights. They go, ooh, we that's tight. Slept out her way. That's a bougie ass flight. Spent 100K on that coochie last. I said, thank you very much, that booty will be red, bright light. Ruby red, bright, bright. Diamonds on shine, should be legally blind. It's my old pearl, white, white. Diamonds on shine, forever can't find them. Dun, dun, dun, dun, dun. No, baby, I'm not crying. Baby, that's my diamonds. Everything's so vibrant. Say it like I mean it, and I sense it like I'm Simon. I read it like she fine print and beat her without violence. And it's heavy on me, it's like a brick on my wing. Baby, on me, cause I got red in my jeans. Work till I cry, bitch, I ain't barely got sleep. Kept the ice on my grill on me to get all of this heat. Ruby red, bright, bright. Diamonds on shine, should be legally blind. It's my old pearl, white, white. Diamonds on shine, forever can't find them. Dun, dun, dun, dun, dun. Shine von Doja Cat hier im Widerhall bei Radio Korax, beim Themenwiderhall rund um den Sport Basketball. Und Doja Cat, ja, auch erst irgendwie vor anderthalb Jahren oder so habe ich die entdeckt und höre seitdem echt so viele Sachen von der unglaublich gerne. Ich finde, die hat einen eine richtig, richtig für mich super gute Diskografie einfach. Normalerweise ist es, oder oft ist es bei mir so, dass ich, also selten, oder andersrum, ist selten so, dass ich KünstlerInnen finde, von denen ich so alles so konstant, so super gut finde. Und Doja Cat gehört auf jeden Fall dazu. Im Vergleich zu den letzten Alben hat das jetzt neueste Album, glaube ich, auch von letztem Jahr, ja, ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem richtige Banger drauf. So, ach ja, genau, eine Sache wollte ich noch erzählen. Vielleicht habt ihr gerade auch, als das Lied zu Ende ging, noch dieses Sample gehört, dieses Hey, das ist tatsächlich ein Sample aus einem Videospiel, aus einem Videospiel-Klassiker, nämlich von The Legend of Zelda. Da läuft man ja als Link, als kleiner, grün angezogener Junge rum und Link wird in fast all diesen Spielen unterstützt von einer kleinen Fee namens Navi. Und der Sound, den man da im Lied hört, ist der Sound, den Navi macht, wenn sie mit Link kommunizieren möchte. Das vielleicht noch als kleinen Fun Fact. Wir sind jetzt kurz vor der Transition in die zweite Stunde des heutigen Widerhalls. Und ich habe gerade überlegt, dass ich euch gern noch ein Lied vorspielen würde, bevor wir weitermachen. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wir gehen nochmal zurück zu Little Sims und hören das Intro zu ihrem, ja, kürzlich zu ihrem letzten Album Sometimes I Might Be Introvert. Das trägt auch direkt den passenden Titel Introvert. Und das ist tatsächlich ein Lied, was ich sehr gerne vor Spielen höre, um mich ein bisschen hochzuhypen und Bock zu bekommen, weil es einfach mit ganz, ganz epischen Fanfaren losgeht und Little Sims dann einsteigt. Und das finde ich ganz, ganz fabelhaft. Wir hören Introvert von Little Sims. blood of a young messiah. I see sinners in a church, I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert, there's a war inside. I hear battle cries, mothers burying sons, young boys playing with guns. The devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. And I'm not trying to be healed. I sabotage what we are trying to build. Cause the feelings I keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years. Left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm wordless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said motherfucker you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and nasty and conditioned as fuck. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting intention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won. Is an amalgamation of everything. Rules are not to be played by rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced. And perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive. Your truth unveils with time as you embark on a journey of what it takes to be a woman. Little Sims mit ihrem Album-Intro Introvert. Ein Song mit ganz, ganz viel Power, wie ich finde. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben zu Beginn dieser Sendung schon was gehört über James Naismith und die Erfindung des Basketballs. Und in diesem kurzen Abriss, in diesem kurzen historischen Abriss und dem Beitrag über die Regeln habe ich ja nicht wirklich viel über die Geschichte des Basketballs der Frauen erzählt. Kurz wurde erwähnt, die nimmt auch ihren Anfang am College und ist heute eben auch extrem weit verbreitet. Also in unzähligen Ländern gibt es Basketballligen der Frauen, und schaut man dafür in die USA, gibt es neben der NBA eben auch die WNBA, also die Women's Basketball, Women's National Basketball Association. Die ist deutlich jünger als das Gegenstück und kleiner. Also es sind, glaube ich, nur 12 Teams. Und wir hören uns jetzt mal ein bisschen an, wie die WNBA eigentlich entstanden ist und welche Kämpfe die Athletinnen der Liga in der Vergangenheit und Gegenwart so ausgetragen haben und es auch immer noch tun. In den USA gibt es ein unglaublich komplexes System von Strukturen des professionellen Basketballs. Von der Highschool über das College bis hin zu den Profiligen NBA und WNBA. Die Colleges waren eines der ersten Gebiete, auf denen sich Basketball nach seiner Erfindung 1892 etablieren konnte. Der Erfinder des Spiels, James Naismith, war jedoch nicht der einzige Pionier, der das Spiel mit den Pfirsichkörben und dem Lederball vorantrieb. Eine der wichtigsten Vordenkerinnen im Basketball war Senda Berenson. In 1890, Smith College in Northampton, Massachusetts, built one of the largest, most well-equipped gymnasiums in the country, and in 1892, appointed 23-year-old Senda Berenson as physical educator. Berenson's task was to implement a daily fitness regimen for Smith's students, to improve their physical strength, and to prepare them for the rigors of employment in the workforce. Initially, Berenson's greatest challenge was keeping her students engaged. In 1892, physical education activities consisted of marching in time and performing Swedish gymnastics, a synchronized form of stretching and strength exercises. Students quickly became bored and would find any kind of excuse to get out of class. Es ist das Jahr 1892. In einer Zeit, in der besonders Teamsport auf den Lehrplänen für Frauen nicht zu finden ist, ist Berenson fasziniert vom frisch neu erfundenen Basketball. Sie beschließt, die Sportart an ihrem College einzuführen. 1893 organisiert sie das erste Frauenbasketballspiel der US-Geschichte. Seitdem hat sich viel getan. Basketball von Frauen ist auf allen Kontinenten verbreitet und wird in unzähligen Ligen gespielt. In Deutschland gibt es beispielsweise die Basketball-Bundesliga als höchste Spielklasse. Anders als in den USA gibt es in den europäischen Ländern meist Aufstiegssysteme, wie sie auch aus dem Fußball bekannt sind. Also ein Aufstiegssystem zwischen erster, zweiter, dritter Liga. Die US-amerikanische WNBA, also die Women's National Basketball Association, gilt wie auch die NBA beim Basketball der Männer als stärkste Basketballliga der Welt. In den amerikanischen Ligen gibt es keinen Auf- oder Abstieg. Die Teams verbleiben immer in derselben Liga. Die WNBA existiert seit 1996. Vorherige Versuche, eine Basketballliga der Frauen zu etablieren, schlugen fehl. Die NBA spielte eine zentrale Rolle in der Gründung der WNBA. Deshalb waren auch die ersten Teams der Liga allesamt Ableger ihrer NBA-Gegenstücke. Die Zahl der Teams der Liga verdoppelte sich schnell von 8 auf 16. Heute spielen nach diversen Auflösungen und Neugründungen 12 Teams in der WNBA. Die Saison in der WNBA ist wesentlich kürzer als in der Liga der Männer. 34 Mal steht jedes Team in einer regulären Spielzeit auf dem Court. In der NBA sind es 82 Spiele. In diesen Spielen qualifizieren sich 8 Teams für die Playoffs, ein Spielmodus, in dem schließlich die Gewinnerinnen der Liga ermittelt werden. Die WNBA gilt jedoch nicht nur als beste Liga der Welt, sondern auch als politischste. Von der nie endenden Diskussion um die Kernfrage nach Politik und Sport lassen sich die Spielerinnen der Liga sichtlich wenig beeindrucken. Persönlichkeiten wie Sue Bird oder Maya Moore fallen neben dem Court vor allem durch ihr Engagement gegen soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und Homophobie auf. Klare politische Positionierungen zu den erwähnten Themen sind in der Liga an der Tagesordnung. In vielen Sportligen der Männer in diesem Ausmaß undenkbar. Die Journalistin Alina Schwärmer spricht im Interview darüber, warum Aktivismus und Sport gerade in der WNBA Hand in Hand gehen. Also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zunächst mal muss man dafür anschauen, um welche Art der politischen Positionierung es sich handelt. Also die WNBA positioniert sich ja auch häufig ganz stark für LGBTQ-Rechte. Und da ist es so ganz grundsätzlich im Sport der Frauen, dass das leichter fällt, dass der Sport der Frauen offener ist dafür. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass von Anfang an in vielen Sportarten sehr viele lesbische Frauen aktiv gewesen sind. Das so auf so ein bisschen widersprüchliche Weise in ein Klischee reingespielt hat. Also dieses Klischee, nur Jungs oder eben Mannsweiber würden Teamsport betreiben, bestimmten Teamsport wie Fußball oder auch Basketball. Und paradoxerweise hat das dazu geführt, dass diese Sportarten wesentlich offener sind für bestimmte Formen der Diversität. Und das heißt, dass es Spielerinnen auch leichter fällt, sich da zu positionieren, weil sie nicht diesen Backlash zu befürchten haben, wie in diesen Hegemonialsportarten der Männer. Also Basketball ist ja bei den US-Männern eine der ganz großen Hegemonialsportarten. Und das bedeutet dann auch immer, dass da wahnsinnig viel reingelesen wird, so an Männlichkeitsidealen und Nationalismen. Von dem sind die Frauen in der WNBA nicht so sehr berührt. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass die WNBA auch bislang ganz gut gefahren ist mit ihren politischen Äußerungen und ihrem politischen Engagement. Also sie ist ja eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Frauenliga der Welt. Sie erreicht beständig mehr Menschen. Sie hat ja auch eine sehr hohe Aktivität auf Social Media. Und sehr oft wird diese Aktivität verbunden mit bestimmten politischen Äußerungen. Das sind Äußerungen, die sehr kontrovers diskutiert werden in den USA, gleichzeitig aber zu so einem gewissen liberalen Mainstream passen. Also Liberalisierung in jeder Hinsicht, Teilhabe in jeder Hinsicht in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf soziale Herkunft, in Bezug auf sexuelle Orientierung. Und das bedeutet, das ist jetzt keine revolutionäre Liga in dem Sinne, die irgendwie fordert, die gesellschaftliche Ordnung zu verändern, sondern es ist eine Liga, die fordert, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ordnung Teilhabe möglich zu machen. Wie Alina Schwärmer anspricht, die WNBA wächst, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Die ZuschauerInnenzahlen im TV stiegen zuletzt um knappe 60% an. Teams schreiben immer häufiger schwarze Zahlen am Ende des Jahres. In den Spielerinnengehältern schlägt sich dieser Erfolg jedoch nur mäßig nieder. Die Pay Gap zwischen der NBA und WNBA ist astronomisch. Dazu ein paar Zahlen. Beide Ligen funktionieren nach dem Prinzip der Gehaltsgrenzen. Das heißt, die Teams haben einen bestimmten Betrag, den sie auf die Gehälter der SpielerInnen aufteilen können. Gleichzeitig gibt es eine Obergrenze, wie viel Geld einzelne SpielerInnen verdienen können. In der NBA verdienten die Spieler in der Saison 2021-22 durchschnittlich 5,35 Millionen US-Dollar. In der WNBA betrug das Jahresgehalt im Durchschnitt 121.000 US-Dollar. Die höchstbezahlte Spielerin der Liga, Diana Taurasi von den Phoenix Mercury, verdient mit ihrem aktuellen Vertrag 228.094 US-Dollar. Nochmal zum Vergleich. Der Spieler, der in der ersten Runde des NBA-Drafts an letzter Stelle gewählt wird, hat eine Gehaltsgrenze von gut 1,8 Millionen Dollar, um nicht von den Stars der Liga zu sprechen. Stephen Curry, Point Guard bei den Golden State Warriors und aktuell bestbezahlter Spieler der Liga, verdiente 2022 45 Millionen Dollar. Viele WNBA-Spielerinnen zieht es in der Saisonpause nach Europa oder Asien, um in den dortigen Ligen zu spielen. In den letzten Jahren waren es mehr als die Hälfte der Spielerinnen. Bei ihren europäischen Zweitclubs verdienen die Spielerinnen teils fünfmal so viel wie in den USA. Die Türkei, Russland und China sind besonders beliebte Ziele. Viele Spielerinnen berichten über generell bessere Bedingungen in den europäischen Ligen, also mehr Reisekomfort etc. Diese Doppelbelastung kann jedoch extrem schlauchend sein und das Verletzungsrisiko erhöhen. Immer wieder ziehen sich Spielerinnen während der Saisonpause der WNBA bei ihren zwei Teams in Europa teils langfristige Verletzungen zu. Die Debatte rund um die Pay Gap im Profisport ist kompliziert. Die Bezahlung hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Popularität, Werbe- und Ticketeinnahmen sind nur die Spitze des Eisberges. Die historischen Faktoren sind ebenfalls nicht zu ignorieren. Immerhin ist die WNBA noch vergleichsweise jung, so wie viele Profiligen im Sport der Frauen. In großen Teilen des 20. Jahrhunderts und auch seit ihrer Gründung hat die Liga mitnichten das gleiche Entwicklungspotenzial und annähernd so viel Support erfahren wie die Strukturen der männlichen Athleten. Dabei gibt es so viele Stellen, an denen man ansetzen könnte, um die Bezahlung für die Sportlerinnen fairer zu gestalten. There was a lot of talk this season about salaries in the WNBA. You probably heard it at some point. Or at least you started to, and then someone used the phrase gender pay gap, and you were like, nah, nah, nah, nah, nah, nah. I get it. This is one of those loaded topics that everyone comes to with preconceived notions, and it gets exhausting really quickly. It feels like there's people on both sides of this argument yelling really loudly, and what's being lost in all that noise is the actual point. So let's unpack what the WNBA wage conversation is about. Die Debatte um die Bezahlung in der WNBA geht des Öfteren am eigentlichen Thema vorbei, wie die Sportjournalistin Katie Nolan im gerade gehörten Beitrag erklärt. Schaut man sich beispielsweise im Internet ein wenig zu dem Thema um, schlägt einem eine Welle von fast ausschließlich männlichen Personen entgegen, die Forderungen der Spielerin als delusional und arrogant abtun oder einen Reality-Check der WNBA fordern. Das Argument von Angebot und Nachfrage und dass dies nun mal die Finanzen im Sport regele, ist da vielfach zu hören. Das mag bis zu einem gewissen Grad auch stimmen, aber darum geht es nicht. Eine der zentralen Forderungen der WNBA-Spielerinnen ist es, auf angemessene Art und Weise am Erfolg der Liga beteiligt zu werden. Während in der NBA etwa 50% der Liga-Einnahmen in die Spielergehälter fließen, sind es in der WNBA nur etwa 22%. Das Wirtschaftsmagazin Forbes gab bereits vor einigen Jahren eine Analyse heraus, in der es darum ging, welches Gehalt den Spitzenspielerinnen der WNBA theoretisch nach ihren sportlichen Leistungen zustünde, wenn sie im gleichen Maße an den Ligaeinnahmen beteiligt würden wie die Männer. Diese Anpassung wäre ein Anfang. Auch in Sachen Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial in der WNBA. Viele sehen den aktuellen Commissioner der NBA, Adam Silver, in der Verantwortung. Die Liga soll mehr in die WNBA investieren und der Commissioner seine Position nutzen, um den Athletinnen mehr profitable Slots für Spielübertragungen zu sichern. Damit würde man sicherlich in das aktuell so rasant ansteigende Interesse an der WNBA spielen. Trotz aller Defizite sind auch positive Entwicklungen in der WNBA zu beobachten. Die Spielerinnen werden immer talentierter, die ZuschauerInnenzahlen, zumindest im TV und online, wachsen, genauso wie die Social-Media-Präsenzen der Spielerinnen. Die letzten Tarifverhandlungen mit der Ligaspitze ergaben die Anhebung der Gehaltsgrenze sowie mehr Rechte für Spielerinnen, die Mutterschaftspausen einlegen. Es ist zu erwarten oder auf jeden Fall wünschenswert, dass weitere Verbesserungen folgen werden und sich der Ruf als beste Liga der Welt auch in der Bezahlung niederschlägt. Ja, wünschenswert ist das auf jeden Fall. Ein Beitrag zur Geschichte der WNBA und vor allem den Lohnunterschieden im Vergleich zur Liga der Männer. Sehr, sehr interessantes Thema, aber auch, wie im Beitrag ja kurz angeklungen, unglaublich frustrierend in der Recherche. Online, vor allem auf YouTube, wird man wirklich bombardiert mit Video-Essays und Meinungen, die die Forderungen der Spielerinnen komplett diskreditieren. Wie gesagt, zumeist auch ohne auf den richtigen Punkt zu kommen. Da geht es dann eben vielfach darum, dass die Menschen komplett empört davon sind, dass die Spielerinnen der deutlich unbekannteren und kleineren Liga WNBA dann auch um die 40 Millionen verdienen wollen. Ob so Gehälter in der Höhe für Profisportler überhaupt angebracht sind, sei mal dahingestellt. Aber dass eine Liga, die etwa 1% der Umsätze der NBA macht, nicht exakt die gleichen Gehälter bezahlen kann, ist auch irgendwie klar. Wie gesagt, geht es aber nicht darum. Also es geht um Gewinnbeteiligung, also Prozentsätze. Und da gibt es eben einen riesigen Unterschied zwischen den beiden Ligen. Das kommt aber wenig an und oder besser gesagt will das, glaube ich, auch wenig gehört werden bei den KritikerInnen oder zumeist Kritikern. Gleichzeitig ist aber ebenso frustrierend, wie auch die NBA als Liga so die Forderungen nach mehr Investitionen auf die Forderungen reagiert, dass die WNBA-Teams zum Beispiel immer noch Verluste machen, nicht alle, aber mehrere wird da eben oft als Grund genannt. Das ist aber in der NBA, wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre mal anguckt, auch so. Und durch diese jahrzehntelange Entwicklung und auch die schiere Höhe der Summen und der Aufmerksamkeit, die hinter der NBA, hinter der Liga der Männer steht, sind halt die Rückschlüsse daraus immer sehr viel weniger drastisch als bei den Teams der WNBA. Wenn euch dieses Thema weiter interessiert, dann kann ich euch sehr die Beiträge von Katie Nolan empfehlen. Die war ja auch kurz im Beitrag zu hören. Eine amerikanische Sportjournalistin, die macht das, finde ich, sehr, sehr humorvoll und spricht aber genau diese Ungleichheit sehr, sehr deutlich an. Diese Beiträge sind zu finden auf dem YouTube-Kanal vom amerikanischen Sportnetzwerk ESPN. Die Journalistin heißt Katie Nolan. Radio Korax. So, wir bleiben gleich auch noch im groben Dunstkreis der WNBA. Da haben wir dann mehr Fokus auf eine einzelne Spielerin. Im nächsten Beitrag geht es nämlich um Brittney Griner, die vor einigen Tagen in Russland zu einer 9-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Vielleicht kennt ihr den Fall ja schon. Egal, ob ihr ihn kennt oder nicht, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich gibt's mehr dazu. Vorher hören wir nochmal Musik, und zwar von einer amerikanischen Rapperin, die mittlerweile auch in London wohnt. Sie nennt sich Ashniko. Sie ist noch gar nicht so lange im Rap-Game, im Musikgeschäft am Start. 2017 hat sie, glaube ich, ihre ersten Sachen veröffentlicht, und wir hören aber einen Song von vor 2 Jahren, glaube ich, 2020 müsste er gekommen sein. Wir hören Daisy. Call me caddy, make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I bite back, dances on your nightstand. Never forget, I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified. Cinderella, but I like the shoes. Big glass platforms, bitch, I'm choosy. Long blue hair, blue as a bruise. Only trust a fella for some light amusement. I'm no prey, but I am pursued. Pray for me, not on the church's pews. No distraction can confuse me. Whiskey my hip, plastic and fruity. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I bite back, dances on your nightstand. Never forget, I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified. I'm crazy, but you like that. Radio Korax auf 95,9. Know that they don't like me, they just think I'm icy. Think I'm pretty spicy, spicy. Don't see me as human. Chocolate brown and shining, shining. Failing trying to bite me. Piece of cake, that's my thing. I've got a world of words, I'm not trying. If you didn't copy me, then you're lying. Ask your A&R, ask your producer, where your style's from, cause that's my thing. Tell you to my Instagram from your writing. My attempt reach, at least I'm not biting. See me my hygiene clothes, I'm not buying. Into the bullshit that they're all hyping. Know that they don't like me, they just think I'm icy. Think I'm pretty spicy, spicy. Don't see me as human. Chocolate brown and shining, shining. Failing trying to bite me. They should feel like icing, icing. Piece of cake, that's my thing. A piece of cake, that's my thing. Can't chat to me about grinding. Push more lines than push a T on a full of clips, I'm all nighting. Gale force and I'm riding. Through the storm, going dash corn. Got rows of bars, I'm unsure. Which draw should I draw for? No, that they don't like me, they just think I'm icy. Think I'm pretty spicy, spicy, don't see me as human. Chocolate brown and shining, shining, failing trying to bite me. Lose your flow like icing, icing, piece of cake, that's my thing. Icing von John Glacier haben wir gerade noch gehört. Das ist eine tolle Musikerin, die habe ich vor ein paar Tagen erst entdeckt. Eine Londonerin. Und die hat jetzt gerade erst ihr Debütalbum veröffentlicht. Icing, der Track, den wir gerade gehört haben, ist auch von dort. Und ja, es ist alles so, es ist irgendwie was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Es ist so diese Kombi aus Rap und so, ja, fast so ein bisschen an Lo-Fi angelegte Beats und halt immer diese etwas kühlere, ja, fast schon distanzierte Art zu rappen mit so kratzenden Effekten drüber. Und ich finde halt auch, also das Album ist nicht so lang, das, ich glaube fast nur so irgendwas, weiß ich nicht, 35 Minuten, 40 Minuten, sowas, kann man also sehr gut durchhören und darauf gibt es eine Vielseitigkeit von Soundbildern zu hören, eben teilweise auch ein bisschen melancholischere Sachen, viel inhaltlich, viel so Rekapitulationen von verschiedenen Situationen ist mir aufgefallen, also gerade was so irgendwie durchgemachte Partynächte angeht. Habe ich da jedenfalls häufiger raushören können. Und ich möchte euch jetzt auch noch einen Song vorspielen von dem Album, bevor wir zum nächsten Beitrag gehen. Wir hören nochmal John Glacier, wir hören Trelawney Waters. I wanna party all night. I wanna party all night till the sunrise. Blunt ties till I'm alright. I wanna party all night. Day rave blazing, shade and running. Played through phases, Satan cunning. I've seen mazes, my lord coming. Cut through traces, laces running. Ties still forward. Pray when I'm all good. Pray when I'm down. Subletting Norwood, outside of town. I'm bliss in Orchard. Trelawney Waters, Queen Annie, watch me. Hogwarts revival, know I'm a child of maroon and bloodshed. Can't fuck me over. Come out and fuck them. Dance, they ain't watching. No one can see me. Cause I wanna party all night. I wanna party all night till the sunrise. Blunt eyes till I'm alright. I wanna party all night. Day ray blazing, shade and running. Blade through phases, Satan cunning. I've seen mazes, my lord coming. Cut through traces, laces running. Ties still forward, pray when I'm all good. Pray when I'm down, subletting Norwood. Outside of town, I'm blissing awkward. Trelawney Waters, Queen Annie, watch me. Hogwarts revival, no I'm a child. Maroon and bloodshed, can't fuck me over. Come out and fuck them. I don't think I want to. No one can see me. Trelawney Waters von John Glacier und ich habe mich gerade vertan, das Album ist tatsächlich von 2021, es heißt Shiloh Lost for Words. Hört euch das mal an. Das ist ein, ich würde sagen, es geht sogar nur 25 Minuten. Ich würde sagen, es ist ein guter Spaziergang. Ich habe es beim Spazierengehen das erste Mal gehört und es hat irgendwie richtig gut geflowt. So, das ist, hat gut dazu gepasst. Und ich habe auch gerade gelesen, dass sich John Glacier mit dem Produzenten von Frank Ocean ein Studio geteilt hat. Die waren wohl, der Produzent von Frank Ocean hatte wohl die Tagesschicht sozusagen und Glacier dann war dann in der Nacht da und die haben dann so angefangen, sich Demos hin und her zu schicken und dann ein bisschen zusammengearbeitet und daraus ist dann wohl zu Teilen dieses Album entstanden und ich finde retrospektiv, wenn man so die Beats hört, passt das voll gut. Also es hat so einen leichten Frank Ocean Vibe. So, jetzt haben wir viel über Musik geredet, sind aber hier immer noch im Radio Korax Widerhall, im Widerhall rund um das Thema Basketball. Und wir waren ja gerade schon bei der WNBA, bei der amerikanischen Basketballliga der Frauen. Und wir bleiben da auch thematisch, allerdings nicht in den USA. Vielleicht haben einige von euch es ja schon mal den Namen Brittney Griner gehört. Wenn dem so ist, dann bestimmt im Februar oder März 2022. Brittney Griner ist nämlich eine US-amerikanische Basketballspielerin. Sie spielt als Center beim Team Phoenix Mercury. Das ist eins der, der stärksten Teams der Liga. Und wie im letzten Beitrag gehört, gibt es viele WNBA-Spielerinnen, die nicht nur in den USA spielen, sondern auch in der Saisonpause der WNBA, die ja immerhin 7 Monate geht, in Europa oder Asien, da bei Zweitclubs, wo die Bezahlung eben sehr viel besser ist. In Griners Fall in Russland, da spielt sie beim Team von Ekaterinburg und genau dort in Russland sitzt sie seit Februar fest. Vor ein paar Tagen wurde sie dann zu einer 9-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Wie es dazu kam und wie das Ganze jetzt weitergeht, das hören wir im folgenden Beitrag. With the first pick in the 2013 WNBA draft, the Phoenix Mercury select Brittney Griner from Baylor University. No surprise here, Carolyn. Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner ist eine der besten der Welt. Mit 2,6 Meter Körpergröße gilt sie als eine der dominantesten Spielerinnen der WNBA. 2017 und 2019 führt sie die Liga in Punkten und Blocks an. Eine der wenigen Spielerinnen, die das Dunking beherrschen. WNBA-Meistertitel, Scoring-Champion, Defensive Player of the Year, Weltmeistertitel und Olympiagold. Mit ihrem Team, den Phoenix Mercury und der Nationalmannschaft, hat Griner schon so einige Trophäen eingesackt. Aber nicht nur in der USA ist Griner erfolgreich. Viele Spielerinnen der WNBA verdienen sich in der immerhin fast 7-monatigen Saisonpause etwas im Ausland dazu, spielen vor allem in Europa und Asien. Dort ist die Bezahlung deutlich besser als in den USA. Nach 2 Jahren bei chinesischen Clubs läuft Griner seit 2015 für den russischen Club Jekaterinburg auf, wurde bereits 6-mal russischer Meister und gewann 4-mal die Euroleague. Im Februar 2022 ist Griner gerade auf dem Weg zu eben diesem Team, als sie am Flughafen in Moskau kontrolliert und schließlich festgenommen wird. In ihrem Handgepäck werden Kartuschen für eine E-Zigarette gefunden, die eine kleine Menge Cannabisöl enthalten. In Russland illegal. A Russian court has found WNBA star Brittney Griner guilty on drug possession charges. The judge has ordered her to serve 9 years in prison. Griner, who pleaded guilty, said she made an honest mistake bringing cannabis oil on a flight to Moscow. Ahead of the verdict, Griner told reporters she never intended to cause any harm. I understand everything that's being said against me, the charges that are against me, and that is why I pled guilty. But I had no intent. To break any Russian laws. Wie gesagt, ist Griner nicht die einzige Spielerin, die neben der WNBA auch in Russland aktiv ist. Sie ist jedoch eine der einzigen, die nicht das Land verlassen konnten, als Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine startete. In Russland wird sie wegen Drogenschmuggels angeklagt und am 4.8. zu 9 Jahren Haft verurteilt. Eine harte Strafe, besonders vor dem Hintergrund, dass das festgestellte Cannabisöl in vielen Staaten der USA legal ist und Griner ärztlich zur Behandlung chronischer Verletzungen verschrieben wurde. Zu Beginn des Prozesses bekannte sich Griner schuldig. Sie habe in Hast packen müssen und die Kartuschen vermutlich aus Versehen mitgenommen. Die Journalistin Alina Schwärmer spricht im Interview über die Drogenpolitik in Russland. Der Blick grundsätzlich auf Rauschmittel in Russland auch ein anderer ist. Also es gibt da ja ganz absurde Strafen für sehr geringe Mengen an Gras zum Beispiel, die man mit sich führt. Und das ist auch in der russischen Gesellschaft meiner Erfahrung nach ein etwas anderer Blick, wo Gras als was ganz Schlimmes oft betrachtet wird und die Kultur um Rauschmittel, mal abgesehen vom Alkohol, auch eine andere ist. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, also dass die Gesetzgebung grundsätzlich in Russland, was Drogenbesitz angeht, sehr hart ist. Die ersten Wochen nach Griners Verhaftung war es eher ruhig von Seiten der WNBA und der US-amerikanischen Regierung. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Griners Ehefrau Sherelle, Griners Mitspielerin sowie viele AkteurInnen aus der Sportwelt versuchen, die Aufmerksamkeit für ihren Fall hochzuhalten. Das geht von T-Shirt-Aktionen und Interviews bis ins Weiße Haus. Sherelle Griner wandte sich bereits an Präsident Biden und fordert ihn auf, mehr für Britney Griners Rückkehr zu tun. Everything about this is a calculation for me because I have to walk the fine line of, you know, harm versus help when it comes to my wife right now. So as much as I want to advocate for her and push for, you know, our government to do everything, you know, I also have to take into account that she's in a position where she could be harmed also by any and everything I do. And so it's a thin line to walk. And initially, you know, I was told, you know, we're going to try and handle this behind scenes and, you know, let's not raise her value and, you know, stay quiet. And, you know, I did that. And respectfully, we're over 140 days at this point. That does not work. And so I will not be quiet anymore. I will find that balance of harm versus help in pushing our government to do everything that's possible, because being quiet, they are not moving. They are not doing anything. And so my wife is struggling and we have to help her. Auch Britney Griner selbst meldete sich bereits in einem offenen Brief an Präsident Biden. Darin schreibt sie: As I sit here in a Russian prison, alone with my thoughts and without the protection of my wife, family, friends, Olympic jersey or any accomplishments, I'm terrified I might be here forever. Britney Griner kritisiert außerdem die Behandlung in der russischen Untersuchungshaft. Bei ihrer Festnahme wären ihr ihre Rechte nicht ausreichend klargemacht worden. Sie habe Dokumente unterschreiben sollen, die ihr nicht ausreichend übersetzt worden seien. Der Kontakt zu ihrer Familie und ihren AnwältInnen sei über lange Zeit eingeschränkt bzw. teils unmöglich gewesen. Die US-amerikanische Regierung hat Britney Griner als zu Unrecht inhaftiert eingestuft. Viele werfen Russland politisches Kalkül in der Sache vor. Alina Schwärmer teilt diese Einstellung. Also das ist ganz sicherlich ein massiver Teil dieses Prozesses. Es gibt da einen Waffenhändler, der in den USA in Haft sitzt, Viktor But. Und den möchte Russland gerne ausgetauscht sehen gegen Griner und stellt außerdem noch die Forderung, einen weiteren Inhaftierten freitauschen zu können. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, weil Griner ein Stück weit auch als politisches Objekt genutzt wird, dass es eher zu einem Gefangenenaustausch kommt. Die US-Regierung hat da ja auch prinzipiell Bereitschaft signalisiert. Und ja, der Umgang mit solchen politischen Gefangenen ist ja grundsätzlich recht flexibel. Also Viktor But zum Beispiel, der jetzt als Waffenhändler in den USA inhaftiert ist, hat vorher unter anderem für die USA gearbeitet. Und auch nachdem die UN schon eine Anklage gegen ihn erhoben hatte, hat er noch für die USA gearbeitet. Und dann entschied man sich irgendwann, ihn dann doch lieber zu inhaftieren. Also das heißt, mit Recht und Gesetz wird auf allen Seiten eher flexibel umgegangen. Und ich vermute einfach, dass die russische Regierung eine gute Gelegenheit gesehen hat, jetzt einen profilierten Sportstar festzuhalten. Ihr Fall entfacht ebenfalls die Debatte darum, was ihre gesellschaftliche Position mit den Bemühungen um ihre Rückkehr durch das Weiße Haus zu tun hat. Für Griners Coach in der WNBA, Vanessa Nygaard, gehen die Bemühungen jedenfalls nicht weit genug. If it was LeBron, he would be home. It's a statement about the value of women. It's a statement about the value of a black person. It's a statement about the value of a gay person. All of these things. We know it. And so that's what hurts a little more. LeBron James ist einer der berühmtesten Athleten des Planeten und eins der Aushängeschilder für die NBA. Alina Schwärmer stimmt Nygaard in ihrer Wahrnehmung der Situation zu. Es ist völlig klar, wenn es LeBron wäre, dann wäre er zu Hause. Das ist ganz sicher so. Auch weil der gesellschaftliche Druck einfach viel zu groß wäre auf die Regierung. Es ist ja lange Zeit auch erstaunlich ruhig gewesen um diesen Fall, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Also aus der WNBA selber war zu hören, dass man ihnen anfangs auch die Anweisung gegeben habe, ruhig zu halten, weil es hieß, dass das aus US-Sicht die beste Möglichkeit wäre. Und dass man dann erst, nachdem die Ehefrau von Brittany Griner laut geworden ist, sich auch entschieden habe, das so laut in die Öffentlichkeit zu tragen. Sicher ist, niemand sollte für den Besitz von ein paar Kartuschen mit Cannabisöl zur Schmerzbehandlung für Drogenschmuggel zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. 9. Dezember 2022 auf ZDF.de. Gefangenenaustausch mit Russland. Brittany Griner in den USA gelandet. Die US-Basketballerin Brittany Griner ist nach Monaten in russischer Gefangenschaft zurück in den USA. Sie landete in San Antonio in ihrem Heimatstaat Texas. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, bestätigte später am Tag bei NBC, dass Griner guter Dinge war, als sie aus dem Flugzeug stieg und sich offensichtlich bester Gesundheit erfreute. Die USA ließen im Gegenzug den früheren russischen Waffenhändler Viktor Butt frei. Der Händler des Todes, ein Schwerverbrecher, saß seit 2010 in einem US-Gefängnis. Es ist ein hoher Preis, den die Biden-Administration für die Freilassung der zu 9 Jahren Haft verurteilten zweimaligen Olympiasiegerin Griner zahlte, die zuletzt nach Mordowien in die IK2-Strafkolonie verlegt worden war. Das ist die Nachrichtenmeldung zur Freilassung von Brittany Griner von ZDF, heute vom 9. Dezember 2022. Ja, Free BG, eine ganz verrückte Geschichte, wie ich finde. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass sie gegen geltendes russisches Recht verstoßen hat. Trotzdem sind, wie im Beitrag ja auch erwähnt, ist der Zeitpunkt der Verhaftung und auch die Art der Verhaftung extrem schwierig und eben auch die Härte der Strafe bzw. allein die Anklage für Large-Scale Drug Smuggling, also Drogenschmuggel im großen Stil. Und ich frage mich so ein bisschen, was dann Small-Scale Drug Smuggling ist, wenn es in diesem Fall um wenige Kartuschen mit Cannabisöl, ich glaube 0,5 Gramm war da die Zahl, die genannt wurde, die festgestellt wurde. Super schwierige Situation auf jeden Fall und Brittany Griners Team, die Phoenix Mercury, haben die Nachricht ihrer Verurteilung, das ist jetzt glaube ich 2 Tage her, auch ein paar Stunden vor dem Spiel gegen das Team der Connecticut Suns erhalten, also kurz bevor sie dann spielen sollten. Und in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat dann sich auch Griners Mitspielerin Skylar Diggins-Smith, Point Guard bei den Phoenix Mercury, zu der Verurteilung nochmal geäußert. These questions don't really take away from our trauma. You just add to our trauma. So we can keep here, we can break down and cry in front of y'all so you can see how we feel. Like, what else do you, I don't know what else to really say about it. It's our sister. This is not some random Jane off the street. It's not anything we're politicizing. It's a human being and this is our real life friend and real life sister. So imagine if your real life friend or real life sister is out here. And I don't expect everybody to give a damn, but we really do. If we come out here and we're still supposed to play this game, nobody wanted to even play today. How are you supposed to approach the game, approach the court, and with a clear mind, and the whole group is crying before the game? Because you try to honor her, and you try to come out and still play hard for her. And you know, regardless if she's here or not, right now, we still gotta try to keep her spirit alive, to honor her spirit and to try to get some momentum for the team, something to feed off of. Skylar Diggins-Smith, Mitspielerin von Brittany Griner, zu der Verurteilung. Wir gehen gleich nochmal in eine musikalische Pause und kommen dann zu einem etwas seichteren Thema nochmal. Ich will euch nämlich gerne zum Schluss dieses Basketball-Widerhalts noch ein paar Empfehlungen für Filme und Serien auf den Weg geben, habe ich mir so gedacht. Da habe ich nämlich in den letzten Monaten einiges gesehen, was mir sehr gut gefallen hat und was ich gerne mit euch teilen möchte. Wie gesagt, vorher hören wir nochmal Mucke. Da muss ich gerade selber mal überlegen. Ich habe jetzt viel amerikanischen Rap oder britischen Rap gespielt. Ich glaube, wir wechseln mal die Sprache und gehen nach Frankreich. Wir hören Dealer von Damso. Sans ligne de défense, je me bagarre. Clame mon désordre, on la défonce tard le soir. Selon ses dires, je suis comme un lâche, car j'en viendrai pas. Y'a une différence entre tourner la page et baisser les bras. Un tir vaut mieux que deux, tu l'auras. Bien, on baise après, on verra qui le saura. Je regrette l'époque des débrouillards. Jeune négro rêvant de moula. Galère de stud, plein de coups bas. J't'aimerais avec ou sans le foulard. Maman, je fais plus d'études, je suis dans le Texan. J'suis dealer, j'suis dealer. J'ai un iPhone, pas les stupeurs, j'suis dans Bail Bresson. J'suis dealer, j'suis dealer. De bonne famille, là d'où je viens, la vie me laisse sur la fin. Je prends des risques, fais des chiffres, j'ai de bon. Personne me tient la main, j'ai plus de cash, plus rien. Damso mit Dealer, ein bisschen französischer Rap zum zur Abwechslung zu dem ganzen, der ganzen englischen Musik, die wir heute schon gehört haben. Ja, wie ich gerade angekündigt habe, wir sind jetzt eine Viertelstunde vorm Ende des Widerhalls und ich hatte mir überlegt, denn ich habe in den letzten Monaten ein bisschen was gesehen, ein paar Filme, ein paar Serien rund um das Thema Basketball und ein bisschen was davon hat mir auch sehr gefallen und das würde ich sehr gerne mit euch teilen, falls ihr da vielleicht auch Interesse habt. Und zwar würden wir beginnen mit dem Film Hustle. Das ist eine Netflix-Produktion, nicht ebenfalls, eine Netflix-Produktion, beziehungsweise vor allem produziert von Adam Sandler, ein US-amerikanischer Schauspieler, ist sicherlich vielen von euch ein Begriff, der hat das produziert, spielt da auch mit, spielt eine der Hauptrollen und ja, über den, ich habe das Gefühl, über den gibt es immer sehr gespaltene Meinungen. Ich finde, der hat sehr viel Müll gemacht, so filmisch in seiner Karriere, aber ist eigentlich ein großartiger Schauspieler und in seinen guten Filmen finde ich ihn teilweise einfach wirklich herausragend und er hat was sehr, sehr Eigenes. Der Film Hustle erzählt so eine Classic Rocky from Zero to Hero Sportstory, würde ich sagen. Adam Sandler spielt Stan, den Scout der Philadelphia 76ers, das ist ein Team in der NBA und er hat eben die Aufgabe, die Funktion, Talente für das Team zu finden in Europa und ja all over the world eigentlich. Und zu beobachten und dann eben, wenn sie passend sind für die Philadelphia 76ers, sie irgendwie dazu zu kriegen, da in dem Team zu spielen. Und durch eine Verkettung von verschiedenen Umständen findet er dann zu einem Straßenbasketballer, der in Spanien auf so Streetcourts, also so Freiplätzen, um Geld spielt und er erkennt dessen Talent und nimmt ihn mit in die USA, um bei Philadelphia unter Vertrag genommen zu werden. Da kriegt man dann so leichte Vater-Sohn-Vibes den Film über oder beziehungsweise einfach diese zwei Rollen, die sich gegenseitig ein bisschen retten auch. Eigentlich ja was sehr, sehr Klassisches und ich habe, als ich das gelesen habe, auch nicht wirklich viel erwartet. Netflix-Eigenfilmproduktionen sind auch, wie ich finde, oft sehr schlimm. Also ich habe da irgendwie noch nicht so viel Gutes gesehen. Die machen gute Serien, aber bei den Filmen bin ich häufig enttäuscht worden. Der Film hat mich aber sehr, sehr positiv überrascht. Allen voran Adam Sandler, weil ich weiß, das ist jemand, der privat sehr, sehr viel in der Basketballwelt unterwegs ist und man merkt dem Film total seine Liebe zu dem Sport an. Also der Film ist unglaublich authentisch. Das liegt vor allem daran, dass ein Großteil des Casts aus Persönlichkeiten aus der Basketballwelt besteht, also SpielerInnen, ModeratorInnen, JournalistInnen, TrainerInnen, whatever. Und so gut wie alle von denen machen ihren Job tatsächlich richtig gut oder zumindest nicht auffallend schlecht, so wie das ja ab und zu auch mal so ist, wenn beispielsweise AthletInnen oder einfach Menschen, die aus anderen Branchen kommen, sich in der Schauspielerei ausprobieren. Der Einzige, der mir oft nicht so gut gefallen hat, ist leider Gottes der Hauptdarsteller, also der Spieler, den Adam Sandler da entdeckt. Juan Hernan Gomez heißt der Typ, der ihn spielt, ist auch ein Spieler in der NBA bei den New Orleans Pelicans und ich finde, der ist einfach kein besonders guter Schauspieler, ist jetzt auch nicht komplett schlecht, aber hat eben irgendwie dadurch, dass er so viel Screentime hat und viel redet, oft Momente, die mich da nicht so mega überzeugt haben, aber voll solide, vor allem dafür, dass er eben aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und man merkt eben auch, dass er aus dieser Richtung kommt, denn man merkt in dem Film auch, dass er wirklich spielen kann. Wenn man sich ein bisschen mit Basketball auskennt, glaube ich, hat man auch so diesen Blick dafür, ob jemand in so Medienprodukten wirklich einen Plan von dem Spiel hat oder nicht. Und ich finde, das ist eine der großen Stärken dieses Films. Wer mich da nämlich auch noch total beeindruckt hat, ist der Antagonist. Das ist einer der Antagonisten. Das ist auch ein Spieler, auch so ein junges Talent, gegen den sich der Hauptcharakter dann eben durchsetzen muss. Und der wird gespielt von Anthony Edwards, auch ein NBA-Spieler, der sich jetzt seit 2 Jahren in der Liga befindet bei den Minnesota Timberwolves. Und dieser Charakter ist halt mega cocky und labert und provoziert die ganze Zeit. Und ich fand, das hat Anthony Edwards schauspielerisch richtig gut gemacht. Also hat eine super Leistung abgeliefert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Figur ihm so nah an ihm selbst ist. Also ich will da jetzt keine Aussagen über Sympathien oder Charaktereigenschaften treffen, aber es ist halt auch Anthony Edwards, auch ein junger, sehr, sehr talentierter Spieler, ist auch an erster Stelle im Draft 2020 gewählt worden und schon auch so ein kleiner Trash-Talker. Also der redet gern mit seinen Gegnern auf dem Feld und versucht irgendwie in deren Köpfe zu kommen. Man hat einfach ja filmisch so einen guten alten Highschool-Bully-Flair. Also Hustle mit Adam Sandler auf Netflix funktioniert, finde ich, auch mit verschiedensten Kenntnisständen. Also ich habe mich letztens mit einem Kumpel darüber unterhalten, der gar nicht so groß in der Basketballwelt drinsteckt, und wir haben auch über diese angesprochene Authentizität gesprochen und dass es für ihn halt eben auch echt gut rübergekommen ist und Spaß gemacht hat. Also falls das interessant für euch klingt, Hustle auf Netflix kann ich empfehlen. In meiner nächsten Empfehlung bleiben wir auch eigentlich direkt bei so sportlichen Underdog-Stories, aber ich glaube, ich spiele zwischenzeitlich nochmal ein Lied. Ihr habt ja meine Stimme heute Abend auch schon sehr, sehr viel gehört, und ich möchte euch gerne noch mit in meine Basketball-Musikwelt weiternehmen. Wir hören was von Brockhampton, ebenfalls eine der Bands, auch eine Hip-Hop-Gruppe, besteht glaube ich aus 12 Rappern, Produzenten und ich glaube teilweise auch so KünstlerInnen, also GrafikdesignerInnen, ähnliches. Die kommen extrem oft in meiner Playlist vor, und wir hören jetzt noch was zum Abgehen. Wir hören Tokyo von Brockhampton. Too many things I'd rather do different. Woke up in a cold sweat, my emotions creeping. 3 o'clock on the weekend, might as well sleep in. Stay down for the count when she hit me with the what ifs and the what wins and the what thins. Wonder where my life went, living in the moment. I've been thinking all my time spent. Are the bills paid? Does it make a break? Will I find a way? Have my feelings changed? Will I be okay? I don't know. But what I do know is life don't make sense if you can't pay rent. So I place my bet. What got you shook on this Saturday? I'll take my L and I hold my place. I split my L and I go away. You left a spell on my sanity. What got you shook on this Saturday? I'll take my L and I hold my place. I split my L and I go away. You left a spell on my sanity. I got cracks in my phone screen. The past fuck with my psyche. Smoke weed and get high, please. Went to school in the woodlands, and that made niggas wanna fight me. So I don't take threats lightly. Tell them niggas come and find me. Gotta say it in my eye view. New house off iTunes. New money, my perfume. Big smile in a good mood. I been running out of issues. I ain't tripping when the rent due. I ain't running with a pistol. I ain't locked in the system. Taking care of my kinfolk. Taking the book out the page of the grace. I'm only human and I'm in mistakes, chasing my flaws that I can't liberate. Talking to timers, the pendulum sways. I can't efface what I didn't create, just cause I can't relate. I don't debate, I educate, illuminate what we can't duplicate. No more moving the place. Second chance is feeling overrated, unappreciated, so I boast up. Miss the time when we can share space, made it a lot, be straight today, we cross up. Nothing better than some time with you, because it's time I never wanna toss up. Lose myself inside of you, you fight yourself and me, I don't wanna be cautious. What got you shook on this Saturday? I take my L. Tokyo von Brockhampton, ein Lied mit einem unglaublich nicen Beat, wie ich finde. Immer wenn ich den hier spiele, tanze ich ein bisschen durchs Studio. Schön. Wir sind immer noch bei meinen kleinen Film- bzw. Serienempfehlungen, und ich glaube, ich habe sogar nur noch Zeit für eine. Wir sind jetzt 5 Minuten vor Ende des heutigen Widerhalls, deswegen würde ich mich jetzt ein bisschen beeilen und die letzte Empfehlung vielleicht dann einfach am Ende nochmal kurz erwähnen. Wir gehen von Hustle, von einer Underdog-Story in die nächste. Die, über die wir jetzt reden, ist allerdings nicht ausgedacht. Wir bleiben bei einer Netflix-Eigenproduktion, diesmal allerdings eine Serie. Es geht nämlich um Last Chance You. Das ist so eine Dokumentar, eher so ein bisschen Reality-Serie, ursprünglich mal im American Football angefangen. Und das sind eben mehrere Teilserien unter dem Oberbegriff Last Chance You. Und diese Serien, diese einzelnen, es sind halt nicht einzelne Staffeln, weil die einzelnen Unterserien sozusagen teilweise mehrere Staffeln haben auch. Und jede dieser Serien begleitet ein Sportteam, wie gesagt, vor allem Football, vor allem College-Teams auf verschiedenen Levels im College, meistens oder oftmals Community Colleges. Das sind so Schulen, die Ausbildungen in verschiedensten Jobs und Studiengänge ohne großartige Zugangsbeschränkungen anbieten. Also meistens Schulen mit extrem vielen StudentInnen. Und die haben dadurch, dass sie eben so niedrige Zugangsbeschränkungen haben, vor allem medial immer eher einen schlechten Ruf, vielleicht vergleichbar mit so dem Ruf der deutschen Hauptschule, allerdings nur jetzt wirklich vom Ruf her, das System ist ein ganz anderes. Und diese Serie, über die ich rede, Last Chance You Basketball, erzählt dann eben eine ganz, ganz inspirierende Comeback-Story. Zum Beispiel eben von College-AthletInnen, die so an prestigeträchtigen Schulen gespielt haben schon und dann aufgrund von Verletzungen oder akademischen Leistungen nicht beim nächsten Level angekommen sind oder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind oder whatever. Und so ist es auch bei Last Chance U Basketball, das ist debütiert im März 2021 und die Staffel, über die ich da rede, die erste Staffel, begleitet das Team des Community Junior Colleges in East Los Angeles und zwar und deren Basketballteam, die ELAC Huskies und eben ihren Coach John Mosley. In dieser Story geht es so um die Saison des Teams und vor allem so um die Persönlichkeiten aus diesem Team, was die erlebt haben, wo die herkommen und wie sie versuchen, sich irgendwie zusammenzuraffen, ein Team zu formen, das dann erfolgreich ist, um dann eben Scholarships für Schulen für die weitere Ausbildung zu bekommen, also dann als Student Athletes, dieses Konzept von Leuten, die an der Schule, am College, Basketball, Football, was auch immer, einfach Sport treiben und darüber eben ihre Stipendien sozusagen, kann man sagen, bekommen, ist ja in Amerika sehr verbreitet. Und ja, Herzstück dieser Serie ist auf jeden Fall der Coach John Mosley, ist so ein tief christlich gläubiger, extrem energetischer Typ, der sehr viel rumschreibt und das Team eben auch hart coacht. Ich finde aber, der hat eine unglaublich krasse Ausstrahlung und das hat mich irgendwie sehr mitgenommen und diese Serie ist filmisch unglaublich gut gemacht und gerade dieses Mitnehmen der ZuschauerInnen auf der emotionalen Ebene hat für mich auch vor allem über die Musik funktioniert. Die ist nämlich auch richtig, richtig toll. Sowohl die lizenzierten Stücke als auch die selbst dafür produzierten. Und deswegen möchte ich euch das ganz ehrlich ans Herz legen. Last Chance U Basketball auf Netflix. Ich weiß nicht genau, wie gut es funktioniert, wenn man nicht so im Basketball-Game drinsteckt, aber ihr könnt es ja ausprobieren, wenn euch inspirierende Comeback-Stories Spaß machen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon von euch aus diesem Basketball-Widerhall. Konsti war am Mikrofon und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Radio Korax. Radio Korax. Wortlose Dinge, dinglose Worte. Eine unfaire Geste der übelsten Sorte. Leblose Liebe, liebloses Leben. Da ist was kaputt gegangen, das müssen wir kleben. Wir müssen die Dinge, die nicht klingen, zum Klingen bringen. Wir müssen die Leute, die nicht singen, zum Singen zwingen. Zum Singen zwingen. Geistlose Scherze, scherzlose Geister. Zu viele Biere, Zeit vor die Zeile. Wir müssen die Dinge, die nicht klingen, zum Ping Ping. Wir müssen die Leute, die nicht singen, zu Sing Swing.